bis zum Schwarzen Meer schützt nunmehr die deutsche Wehrmacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft Europa. Auf einer Frontbreite von 2400 Kilometern vollzieht sich der größte Aufmarsch, den die Geschichte bisher gesehen hat. Die besten Soldaten der Welt sind zum Schutze der Kultur gegen die Barbarei angetreten. Unaufhaltsam geht der Vormarsch weiter. Gott mit uns! Gott mit uns! Gott mit uns! Immer wieder stoßen unsere Stukas vom Himmel herab und tragen Tod und Verderben in die Reihen der Gegner. Mit ihren schweren Bomben zertrümmern sie stärkste Panzerwerke. Der Weg für unsere Infanterie ist frei. Wo sich der Feind auch entgegenstellt, überall wird er von unseren vorwärts stürmenden Soldaten geworfen, die von stärkstem Kampfgeist beseelt ihre modernen Waffen zu gebrauchen wissen. Jede Granate fand genau ihr Ziel. Er schuf die Welt in 7 Tagen. Das deutsche Volk soll Waffen tragen. Am 8. Tag war es vollbracht. Gott schuf die deutsche Wehrmacht. Er schuf die Welt in 7 Tagen. Das deutsche Volk soll Waffen tragen. Am 8. Tag war es vollbracht. Gott schuf die deutsche Wehrmacht. Bomben regnen vom Himmel und finden ihr Ziel. Am 8. Tag, am 8. Tag schuf Gott die deutsche Wehrmacht. In erbittertem, zähem Kampf, der keine Schonung kennt, geht es von Bunker zu Bunker. Hier bewährt sich die Ausbildung des deutschen Westfallsoldaten, der immer wieder für diese große Aufgabe vorbereitet und geschult wurde. Mit massierten Kräften wird der erste Großangriff gegen die Basis der feindlichen Luftwaffe durchgeführt. An diesem Übergang fand in den frühen Morgenstunden ein kurzer, aber erbitterter Kampf statt. Dann war auch hier der Feind schnell bezwungen. Er schuf die Welt in 7 Tagen. Das deutsche Volk soll Waffen tragen. Am 8. Tag war es vollbracht. Gott schuf die deutsche Wehrmacht. So hat er diese Welt erschaffen. Er segnete die deutschen Waffen. Er ist mit uns und den Millionen. Gott ist immer mit den stärksten Bataillonen. Panzer auf Panzer rollt heran. Am 8. Tag, am 8. Tag, am 8. Tag schuf Gott die Wehrmacht. Der deutsche Vormarsch kennt keinen Aufenthalt. Am 8. Tag,